Telekom Fernsprecher Zeppelinstraße 1 am alten Posthof, Ecke am alten Posthof an Radio Apuré. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Express-Zeitungskasten, aus dem man Zeitungen entnehmen kann, wenn man Montag bis Samstag 50 Cent einwirft, beziehungsweise sonntags 80 Cent. Wie das geht, ist ja angegeben. Da steht zahlbar in beliebiger Kombination. Also man kann 5 Cent Stücke, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent und 1 Euro Stücke hineinwerfen. Nach Geldeinwurf Türgriff ziehen. Überzahlung möglich, keine Geldrückgabe. Und ganz unten steht dann noch, bei Versagen erfolgt nach Knopfdruck Geldrückgabe. Die aktuelle Schlagzeile des Express ist heute Gruselmobbing beim Bestatter. Erftkreis, Doppelpunkt, gemeine Kollegen fälschten im Computer Leichenfoto mit dem Gesicht von Karl C. in Klammern 40. Außerdem kann man im Express heute Dauerkarten für den FC Köln gewinnen. Auf der Rückseite dieses Express-Automaten befindet sich ein Automat der Firma Bild-Zeitung Köln, wo im Grunde genommen die Zeitungsausgabe ähnlich funktioniert. Auch hier ist Überzahlung möglich, allerdings keine Geldrückgabe. Und die aktuelle Schlagzeile von heute ist: Schäuble kündigt in Bild an, Regierung kürzt Beamtenpensionen. Links neben Herr Schäuble ist dann noch Frau Effenberg abgebildet. Und dort steht Frau Effenberg über Sex mit dem Ex. Ja, ansonsten hier in der Zeppelinstraße bis auf einen kleinen Hundekothaufen keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.